Tag perfekt. Es ist nice, wenn der Wecker klingelt, was ja eher nervt. Aber läuft wenigstens ein gutes Lied, ist das Ganze nicht so schwer. Es sind die kleinen Dinge, die das Leben süßen. Dafür sorgen, dass ich weitermache, anstatt abzubüßen. Alles hinter mir zu lassen, dafür macht es zu viel Spaß. Ich buddel mir ein Schloss aus Sand, buddel du dir doch dein Grab. Es sind die kleinen Dinge, die das Leben süßen. Dafür sorgen, dass ich weitermache, anstatt abzubüßen. Alles hinter mir zu lassen, dafür macht es zu viel Spaß. Ich buddel mir ein Schloss aus Sand, buddel du dir doch dein Grab. Wo wird Hip-Hop noch belohnt? Ich mein mit richtig dicken Kronen. So mit rotem Teppich, mit Zepter, Krone und nem Thron. Mit Groupies, Tubus, Freigetränken und nem Backstage-Pass. Während ich das wie beleg, schreib ich diesen 16er. Doch um glücklich zu sein, braucht man nicht viel Motivation, freshe Crew zusammen, Halt und ein Ziel. Komm, schaut uns an, wir haben kein Cent auf der Bank. Doch wir wissen, die Crowd zu rocken mit Coolness und Verstand. Also werft die Hände hoch, der Counter läuft zur Explosion. Tick-Tack, boom, fetter Beat, fetter Flow. Für uns kein Problem, also Lady, shake die Hüften. Und jetzt macht mal Lärm, um uns zu unterstützen, wir krücken. Und nach dem Kick wird's mir reichen, wenn einfach alle klatschen. Dass jeder sagt, die Typen sind herausragend wie Dachterrassen. Wir schmeißen eine Sandbruchparty, du kommst nicht zum Eingang. Du verputzelst in der Sonne, versinkend im Treibsand. Es sind die kleinen Dinge, die das Leben süßen. Dafür sorgen, dass ich weitermache, anstatt abzubüßen. Alles hinter mir zu lassen, dafür macht es zu viel Spaß. Ich buddel mir ein Schloss aus Sand, buddel du dir doch dein Grab. Es sind die kleinen Dinge, die das Leben süßen. Dafür sorgen, dass ich weitermache, anstatt abzubüßen. Alles hinter mir zu lassen, dafür macht es zu viel Spaß. Ich buddel mir ein Schloss aus Sand, buddel du dir doch dein Grab. Ich brauch nicht viel, nee. Mir reichen auch die kleinen Sachen und fehlt mir mein Ventil. Brauch ich einfach nur das Mic zu packen, ich steck da so viel rein. Weil ich weiß, es kommt auch was zurück, natürlich auch schlechte Kritik. Doch ich geb darauf einen Fick, ein bisschen Gage für einen Gig. Wär natürlich dick, doch das ist hier nicht die Basis. Die Basis ist Musik, wenn die Crowd dann dazu nickt, weiß ich, dass es sich gelohnt hat. Und ich genieße den Shit, bis ich den letzten Verse geflowt hab. Mir ist Bums, was die Leute reden, ich brauch nicht euren Segen. Will mit meinen Jungs ins Mikro gehen und ne gute Zeit erleben. Ich träume von Erfolg mit Millionen auf der Bank. Doch wenn ich aufwach, bin ich broke und ich find's trotzdem entspannt. Träume lösen sich auf wie eine Sandburg nach der Flut. Doch ich baue sie wieder auf, denn ich verliere nie den Mut. Denn es sind die kleinen Dinge, die mir neuen Ansporn geben, weiter in dem Shit zu feilen, um die Kacke aufzudrehen. Es sind die kleinen Dinge, die das Leben süßen. Dafür sorgen, dass ich weitermache, anstatt abzubüßen. Alles hinter mir zu lassen, dafür macht es zu viel Spaß. Ich buddel mir ein Schloss aus Sand, buddel du dir doch dein Grab. Es sind die kleinen Dinge, die das Leben süßen. Dafür sorgen, dass ich weitermache, anstatt abzubüßen. Alles hinter mir zu lassen, dafür macht es zu viel Spaß. Ich buddel mir ein Schloss aus Sand, buddel du dir doch dein Grab.